Erster, ich kam zu euch, Brüder. Ich wollte euch von Gott erzählen. Ich kam nicht mit klugen Worten oder großer Weisheit. Zweiter, ich wollte euch nur von Jesus Christus erzählen. Er wurde am Kreuz getötet. Dritter, ich war bei euch. Ich fühlte mich schwach und hatte Angst. Ich war auch sehr unsicher. Vierter, meine Worte waren nicht klug. Sie kamen nicht von menschlicher Weisheit. Sie kamen vom Geist Gottes und seiner Kraft. Fünfter, euer Glaube soll nicht auf menschlicher Weisheit stehen. Er soll auf Gottes Kraft stehen. Sechster, wir sprechen über Weisheit mit reifen Menschen. Aber es ist nicht die Weisheit dieser Welt. Es ist auch nicht die Weisheit der Herrscher. Diese Weisheit wird vergehen. Siebter, wir sprechen über Gottes geheime Weisheit. Gott hat sie vor langer Zeit geplant. Sie ist für unsere Herrlichkeit. Achter, die Herrscher dieser Welt haben diese Weisheit nicht gekannt. Wenn sie sie gekannt hätten, hätten sie Jesus nicht gekreuzigt. Neunter, es steht geschrieben, kein Auge hat es gesehen. Kein Ohr hat es gehört. Kein Mensch hat es sich vorgestellt. Das hat Gott für die Menschen vorbereitet, die ihn lieben. Zehnter, Gott hat es uns durch seinen Geist gezeigt. Der Geist kennt alle Dinge. Er kennt auch die tiefsten Gedanken Gottes. Elfter, nur der Geist eines Menschen kennt seine Gedanken. So kennt auch nur der Geist Gottes die Gedanken Gottes. Zwölfter, wir haben nicht den Geist der Welt bekommen. Wir haben den Geist von Gott bekommen. So verstehen wir, was Gott uns schenkt. Dreizehnter, wir sprechen nicht mit menschlichen Worten. Wir sprechen mit Worten, die der Geist lehrt. Wir sprechen über geistliche Dinge mit geistlicher Sprache. 14. Ein Mensch ohne Gottes Geist versteht Gottes Dinge nicht. Er denkt, es ist Unsinn. Er kann es nicht verstehen, weil es geistlich ist. 15. Ein Mensch mit Gottes Geist versteht alles. Aber niemand versteht ihn. 16. Wer kennt die Gedanken des Herrn? Wer kann ihm Ratschläge geben? Aber wir haben die Gedanken von Christus.